die Mandolinen erklingen. Cellerina, bring Gläser mit Wein. Ich will ein kleines Liedchen nun singen, und wer singen kann, falle mit ein. Denn alle Welt soll uns hören, einer Stadt singen wir nun zu Ehren. Schönes Florenz, du Perle von Toskana, du Stadt der Lieder und Frauen, ich singe nun für dich allein. Schönes Florenz, du Perle von Toskana, in deinen lockenden Armen kann ich von Herzen glücklich sein. Hell ist dein Tag, so heiter und schön, dass mir im Flug die Stunden vergehen, und deine Nacht, die schweigende Nacht, hat mir das Glück aufgebracht. Schönes Florenz, du Perle von Toskana, du Stadt der Diener und Frauen, mein Paradies.